Wir sind nur zwei von den Blockbusters. Sie sahen aus wie lila UFOs. Sie waren nicht wirklich lila. Aber wenn man sie richtig ins Licht gehalten hat, dann haben sie leicht lila geschimmert. Plötzlich dachte ich, die Dinger müssen weg. Hier wimmelt es nur so von Bäumen. Und dann habe ich gleich beide auf einmal geschluckt. Und dann wurde alles noch viel, viel schlimmer. Warum machen wir jetzt bloß die Türen zu? Jetzt ist alles aus. Vielleicht nur eingebildet?